I guess for спасибо тебе. Das ist meins. Ah, das ist dein. Sorry. Siehst du, ich war zu schnell. Deins. Lass es dir. Давай еще поаплодируем Господу. Lass uns noch unserem Herrn ein großes Applaus schenken. Oh, Бог, спасибо. Danke, Herr. По-моему, уже не надо проповедовать после этого театра. Ich denke, nach diesem Theaterstück muss ich nicht mehr predigen. Это уже была проповедь, они das молодцы. Das war bereits eine Predigt an sich, die waren super. Спасибо, дорогие. Кевин, Danke, meine Lieben. Kevin, молодцы. Du warst super. Нет, все были, все были молодцы. Alle anderen auch natürlich. Это супер, что наши молодые люди творческие. Es ist super, dass unsere jungen Leute so kreativ sind. И гораздо лучше сидеть здесь в церкви, чем в ТикТоке, поверь мне. Und es ist wesentlich besser hier zu sitzen als im TikTok, meine Lieben. Для твоих мозгов точно лучше. Also für dein Gehirn auf jeden Fall besser. Amen. Уже послезавтра мы увидим наших Roll Rangers. Schon übermorgen werden wir unsere Royal Rangers sehen. И Kids Planet тоже. Und auch Kids Planet natürlich. Так что уже послезавтра. Also, übermorgen, sag Скажи, übermorgen. Ура! Sag mit mir Hurra! Аллилуйя! Ура, Аллилуйя, это одно и то же, почти. Ура, und Halleluja ist ja fast dasselbe. Почти. Да, и наш House Alive, он действительно House Alive. Okay, und unser House Alive ist tatsächlich House Alive. Там реальная жизнь. Dort ist ein reales, echtes Leben. Не виртуальное, они молодцы. Kein virtuelles Leben, die sind wirklich super. Halleluja! Halleluja! Я вот ехал сюда и смотрел на улицы. Als ich hier unterwegs gefahren bin, habe ich auf die Straßen so geschaut. И заметил, что унылых лиц стало больше. Und habe bemerkt, dass niedergedrückte Gesichter mehr geworden sind. Такие унылые физиономии. Das sind solche niedergedrückte, traurige в это Рождество количество этих унылых физиономий просто зашкаливает. Also zu dieser Weihnachtszeit ist es einfach zu viel. Германия и так не отличалась улыбчивыми людьми, друзья. Deutschland никогда. Hat sich sowieso nicht immer hervorgestochen mit den freudigen Gesichtern. Но в это Рождество что-то особенное. Aber bei dieser Weihnachtszeit ist etwas Besonderes. И вообще унылые лица – это признак беды. Und überhaupt niedergedrückte Gesichter bedeutet es ist ein Anzeichen für Но ein Leid когда oder Unglück. Они унылые на Рождество – это полный капец. Aber wenn die niedergedrückt sind zu Weihnachten, dann ist das vollkommen Schon aus. Я думаю, конечно, этот год был полон страхов, всяких тревог. Ich habe mir schon gedacht, ja, dieses Jahr war voller Unruhe und viele Ängste. Даже больше, чем прошлый год. Sogar mehr als das Jahr vorher. И это прямо как в той шутке. Das ist genau wie in diesem dieser Anekdote. Один говорит другому. Der eine sagt zu dem anderen. Ну когда же наступят лучшие времена? Wann werden denn die besseren Zeiten kommen? Тот отвечает: Так уже были лучшие времена. Der andere antwortet und sagt: Es waren doch schon gute Zeiten. В прошлом году. Im letzten Jahr. Говорит: Да ну. Und er sagt: Was? Ты что же мне это в прошлом году не сказал? Wieso hast du das mir in dem Jahr nicht gesagt? Правда? Nicht То есть, wahr? Есть, знаете, отличие пессимиста от оптимиста. Es gibt einen Unterschied von einem Pessimisten, Optimisten vom Pessimisten. Пессимист говорит, хуже уже не будет. Der Pessimist sagt, es wird nicht schlimmer, а оптимист als es schon ist. Говорит, будет. Und der Optimist sagt, es wird. Хуже будет. Es wird noch schlechter. Да, да, большинство, okay. большинство людей добровольно загнали себя в депрессию. Also die Mehrheit der Menschen haben sich freiwillig in die Depression reinjagen lassen. Когда они с утра до вечера смотрели зомби-ящик. Wo sie von früh bis später in dieses Zombie-Kasten reingeguckt haben. И также усердно пересылали друг другу терабайты ужасных видео. Und genauso wie sie fleißig einander Nachrichten geschickt haben von den schrecklichen Nachrichten. Типа, если мне плохо, то и тебе должно быть еще. So ungefähr, wenn es mir schlecht geht, wieso soll es mir alleine schlecht gehen? Die auch doch. Чтобы тебе неповадно было радоваться жизни, я тебе пришлю ужастик. Damit du jetzt dich nicht freust, werde ich dir jetzt ein paar blöde Dinge schicken. По правилу, оптимист – это плохо проинформированный пессимист. Nach der Regel, der schlechte Optimist, der Pessimist ist ein schlecht informierter Optimist. Да, не, пессимист, окей, неважно. Короче, вот так, да? Но also. Есть в этом городе одно место. Aber es gibt in dieser Stadt ein Platz, oder ein Ort, где капец депрессии. Wo die Depression keine Chance hat. Amen. И страхам здесь нет места. Und Angst hat hier keinen Platz. Ты можешь спросить, где? Du kannst dich natürlich fragen, wo ist das? Но ты знаешь уже. Aber das weißt du bereits. Добро пожаловать. Herzlich willkommen. У нас здесь канал хороших новостей. Wir haben hier einen Sender der guten Nachrichten. И хотя я понимаю, что хорошие новости никогда не были популярны. Und obwohl ich verstehe, dass gute Nachrichten nie modern und populär waren. Мы все равно остаемся с хорошими новостями. Bleiben wir trotzdem bei guten Nachrichten. Потому что Евангелие. Weil das Evangelium. С греческого означает. Bedeutet vom Griechischen übersetzt. Хорошая новость. Gute Nachricht. Хорошая. Gute Nachricht. Скажи, хорошая. Sag mit mir gute Nachricht. И все. Und das war's. Amen. Amen. И Библия призывает нас не пугать друг друга. Und die Bibel ruft uns dazu auf, einander nicht zu erschrecken. А назидать друг друга. Sondern einander aufzubauen. Не проповедовать страхи. Nicht die Ängste zu predigen. А веру. Sondern den Glauben. И Библия учит нас не переживать, а радоваться. Und die Bibel lehrt uns nicht, uns ständig Sorgen zu machen, sondern uns zu freuen. Всегда радоваться. Immer zu freuen. И за все благодарить. Und für alles dankbar sein. Hallo. Hallo. Ты здесь? Seid ihr hier? Если не мы, то кто будет сегодня радоваться? Wenn nicht wir, dann wer wird heute überhaupt sich erfreuen? Кто будет распространять позитив и добро, если не ты? Wer wird das Gute und das Positive, wenn nicht du, das kann verbreiten? О, Halleluja. Halleluja. Я счастлив. Ich bin total glücklich. Супер глücklich. Вчера я был в ГДР, бывший ГДР. Ich habe gestern. Бывший ГДР. Also ich war gestern in DDR. Бывший, да. In einem ehemaligen DDR? Да. И там поздравлял людей с Рождеством. Und habe dort paar Leute gratuliert zu Weihnachten. Я им говорю: "Gesegnete Weihnachten." Und er sagt zu ihnen: "Gesegnete Weihnachten." И они так озадаченно на меня смотрят. Und sie schauen so verdutzt mich an. Они говорят там просто: "Schöne Feiertage." Sie sagen dort einfach: "Schöne Feiertage." Я говорю: "Gesegnete Weihnachten." Aber ich sage: "Gesegnete Weihnachten." Знаешь, как классно жить в Байерне. Аллилуйя. Weißt du, es ist so toll in Bayern zu leben. В нашей деревне я сегодня проснулся в 6 утра. Und in unserem Dorf, ich bin heute in der Früh um 6 Uhr aufgewacht. Потому что колокола звонили. Weil die Glocken richtig laut geläutet haben. Они будили все. Die haben alle geweckt. Ай, молодцы, мне так нравятся колокола. Also ich liebe diese Glocken. Гораздо лучше, чем в Турции. Also es ist wesentlich besser als die Geräusche von den Muzedina в Турции. Von Muzedina oder Muzedin в Турции, знаешь? Muzedin aus Türkei. Как он там поет? Wo sie dort singen immer in den Kirchen мне нравится. Аллилуйя. И у нас, знаете, прям постер огромный такой билборд написано: "Gesegnete Weihnachtsfest." Und bei uns steht auf dem großen Banner: "Gesegnete Weihnachten." Wow, мне нравится. Und das gefällt mir. Все едут, читают: "Gesegneten Weihnachtsfest." Und alle fahren vorbei und lesen "Gesegnete Weihnachtsfest." Кто-то рассказывает, что там опять зеленые политики пищат, что надо отменить Weihnachten. Jemand erzählt, dass die Grünen schon wieder auf blöd machen und wollen Weihnachten abschaffen. Но, как всегда, каждый год под Рождество они начинают вопить: "Рождество надо отменить." Wie immer, kurz vor Weihnachten jammern sie, man soll das Weihnachtsfest abschaffen. Еще не родился тот человек, который может отменить Weihnachten. Es ist noch dieser Mensch noch nicht geboren, der Weihnachten abschaffen kann. Amen. Amen. Okay, давай откроем историю Рождества. Lass uns mal die Geschichte vom Weihnachten aufmachen. Евангелие от Луки. Das ist von Lukas. Вторая глава. Der Kapitel 2. С первого стиха. Ab dem Vers 1. В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Es begab sich aber in jenen Tagen, dass ein Befehl ausging von dem Kaiser Augustus, dass das ganze Erdkreis sich erfassen lassen sollte. Ты слышишь? В те дни. Wie du hörst, an jenen Tagen. An jenen Tagen. An welchen, bitteschön? An welchem? Когда? An welchem, bitteschön? Лука, чего ж ты нам не рассказал? 25-го это было декабря. Лукас, wieso hast du es uns nicht erzählt? War das am 25. Dezember? Или 6 января? Oder am 6. Januar? Лука, ты же историк. Лукас, du bist doch ein Geschichtserzähler. Ты же написал, что ты тщательно все исследовал. Du hast doch geschrieben, dass du alles dort gründlich erforscht hast. Лука говорит: "Да, я все тщательно исследовал." Ah, der Lukas sagte: "Ja, ich habe sehr gründlich alles erforscht." Но вам это не важно знать, товарищи. Aber es ist nicht so wichtig für euch zu erfahren. Я просто напишу вам в те дни. Ich werde das einfach nur an jenen Tagen aufschreiben. Поэтому мы можем праздновать 25-го Рождество. Deswegen können wir Weihnachtsfest am 25. Januar. Am 6. Januar. Если кому-то взбредет в голову, он скажет: Иисус в мае родился, я не против. Wenn jemand auf den Gedanken kommt und sagt, Jesus am 6. Mai geboren, dann habe ich auch nichts dagegen. Главное, чтобы ты праздновал. Wichtig, dass du es feierst. Amen. Amen. Дальше. Эта перепись была первая в правлении Квириния Сирию. Diese Erfassung war die erste und geschah, als Quirinius Statthalter in Syrien war. Wozu brauchen wir das? Нам не надо. Das brauchen wir nicht. Но те, которые любят покопаться, они могут все-таки узнать, когда Иисус родился. Aber diejenigen, die gerne nachgraben wollen, die können sich informieren, wann Jesus geboren war. Благодаря вот этой информации. Dank dieser Information hier. Что такое Сирия, с чем ее едят? Was ist Syrien, mit was isst man das? Какой там Квириней? Welche Quirinius da war. И пошли все записываться, каждый в свой город. Und es zogen alle aus, um sich erfassen zu lassen. Пошел также Иосиф из Галилеи, из города Назарета. Jeder in seine eigene Stadt. Und es ging auch Josef von Galiläa aus der Stadt Nazareth. В Иудею, в город Давидов. Hinauf nach Judäa, in die Stadt David. Называемый Вифлеем. Die Bethlehem heißt, потому что он был из дома и рода Давидова. Weil er aus dem Haus und Geschlecht Davids war. Записаться с Марией, обрученную ему женою. Um sich erfassen zu lassen mit Maria, seiner angetrauten Frau, die schwanger war. Была беременна. Die schwanger war. Когда же они были там, наступило время родить ей. Als es aber geschah, während sie dort waren, da erfüllten sich die Tage und sie gebären, dass sie gebären sollte. Сына своего первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было места в гостинице. Und sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen, und wickelte ihn in die Windeln und legte ihn in die Krippe, weil für sie kein Raum in der Herberge war. Смотри, эта история начинается не очень весело. Schau her, diese Geschichte fängt nicht unbedingt freudig an. Да, многие думают, что она начинается всегда с Бога и с ангелов. Manche denken vielleicht, dass die Geschichte mit Gott und mit Engel begonnen hat. Но она начинается довольно уныло. Aber sie ist eigentlich sehr traurig begonnen. Beginnt mit einem Diktator. Mit einem Diktator? Она начинается с повеления диктатора. Sie fängt mit dem Befehl von einem Diktator an. Это был Кесарь Август. Das war der Augustus, der Kaiser. Римский император. Der römische Imperator. Слово Август с латинского означает. Das Wort Augustus bedeutet vom Lateinischen her. Божественный. Göttlicher. Величественный. Mächtiger. Großer. Эй, какой ему титул дали? Schau her, was er für einen Titel bekommen hat. То есть этот парень уже давно потерял всю связь с реальностью. Also dieser Mann hat schon längst die ganze Realität aus dem Sinn verloren. Он потерял связь с народом. Der hat die Verbindung zu seinem Volk verloren. Он уже божественный. Der ist schon göttlich. Он мне кое-что напоминает сегодня. Und der erinnert mich an etwas heute. Okay. Okay. Интересно, что сперва все выглядит так, что вот это святое семейство. Interessant, dass zu Beginn schaut das so aus, als diese heilige Familie становится заложниками политической власти. Wird zu Geiseln von der politischen Regierung. Знаешь, иногда нам, христианам, кажется, что мы заложники какой-то политической системы. Manchmal denken wir uns als Christen, dass wir Geiseln sind von irgendeinem politischen System. Мы нет. Wir sind das nicht. Скажи, мы нет. Wir nicht. Скажи, мы нет. Sag mit mir, wir nicht. Я нет. Ich nicht. Все остальные, которые не знают Иисуса, да. Der Rest, was Jesus nicht kennt, ja. Будут заложниками. Sie werden Geiseln sein. А мы нет. Aber wir nicht. Как Иосиф с Марией. Auch wie Josef und Maria. Они не nicht. Стали заложниками. Sie wurden nicht zu Geiseln. И он издал приказ. Und er hat einen Befehl erlassen. Этот Август. Dieser Augustus. Сказал, каждый должен зарегистрироваться. Und sagte, jeder soll sich registrieren lassen. Но не по месту жительства. Aber nicht dort, wo er gerade wohnt. Да, а по месту рождения. Sondern nach dem Ort, wo er geboren wurde. Немножко странная вот такая вот перепись. Etwas komische Erfassung oder Aufzählung des Volkes. Нормально надо делать по месту, где живешь. Normalerweise macht man das, wo du wohnst. Но именно этот указ издал Кесарь. Aber genau dieses Befehl hat der Kaiser erlassen. Именно этот указ должен был и быть издан. Und genau dieses Befehl sollte ja auch rausgebracht werden. Бог хотел именно такой указ. Gott wollte genau dieses Befehl haben. Знаешь, этот указ был неприятен Иосифу. Weißt du, Josef hat dieses Befehl nicht gefallen. Он вообще не хотел никуда ехать. Er wollte überhaupt nirgendwo hinfahren. Это не входило в его планы абсолютно точно. Das lag absolut nicht in seinen Plänen. Он знал, что это путешествие это не будет отпуск в пятизвездочном отеле. Er wusste, dass diese Reise nicht eine Reise in ein Fünf-Sterne-Hotel ist. Он был ответственный парень. Er war ein sehr verantwortungsvoller Mann. Адекватный парень. Ein adäquater Mann. Он понимал, его жена, его обручённая ему жена Мария. Er wusste, dass seine verlobte Frau oder verlobte Frau, она на последних сроках беременности. Sie ist in den letzten Monaten ihrer Schwangerschaft. Это опасно. Das ist sehr gefährlich. Отправляться в путешествие. In die Reise sich aufzumachen. Тем более на каком-то осле. Und dabei noch auf irgendeinem Esel. На Мерседесе, ну ладно, можно еще. Auf einem Mercedes, ja, ist okay. На осле не очень приятно. Aber auf dem Esel ist nicht so angenehm. Но Иосиф законопослушный человек. Aber Josef war ein Gesetz, treuer Mann. Послушный. Der war ein gesetztreuer Mann. И он отправляется в путь с тяжелым сердцем, но я еду. Und er macht sich auf den Weg mit einem schweren Herzens, aber er macht sich auf den Weg. Он знает, что Марии придется рожать неизвестно где. Er weiß, dass die Maria irgendwo das Kind zur Welt bringen muss, wo er nicht weiß. И вот это видимая часть истории. Und das ist der sichtbare Teil der Geschichte. Но есть невидимая часть. Aber es gibt einen unsichtbaren Teil der Geschichte. Знаешь, всегда в нашей жизни есть видимая часть истории. Weißt du, es gibt in unserem Leben immer einen sichtbaren Teil der Geschichte. А есть невидимая. Und auch ein unsichtbarer Teil. И вот эту невидимую часть. Und diese unsichtbare Teil. Нужно увидеть. Sollte man sehen. Потому что если ты дитя Божие, denn wenn du Kind Gottes bist, в твоей жизни всегда есть. Gibt es in deinem Leben immer невидимая часть. Einen unsichtbaren Teil. И так написано в Библии, видимое временно. So steht es in der Bibel, das Sichtbare ist endlich, ist zeitlich. Да, а невидимое. Und das Unsichtbare вечно. Ist ewig. И вот это невидимое многие не видят. Und dieses Unsichtbare sehen viele nicht. И пропускают все на свете. Und verpassen alles auf dieser Welt. И становятся депрессивные. Werden zu depressiven Menschen. Унылые, скучные. Niedergeschlagen und traurig und langweilig. Но Иосиф с Марией, они, кстати, эту невидимую часть тоже не знали. Aber dazu gesagt, Josef und Maria kannten diesen unsichtbaren Teil auch nicht. Они ее чуть позже узнали. Sie haben es etwas später erfahren. Но смотри, уже за 700 лет до рождения Иисуса Христа. Aber schau her, schon 700 Jahre vor Geburt Jesu. Пророк Михей. Der Prophet Micha. Сказал. Sagte. 5. глава, 2. стих. Das ist der Kapitel 5, der Vers 2. И ты, Вифлеем, Эфафа, мал ли ты между тысячами иудинами? Из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкой в Израиле, и которого происхождение от начала, от дней вечных. Und du, Bethlehem, Ephrata, du bist zwar gering unter den Hauptorten von Juda, aber aus dir soll mir hervorkommen, der Herrscher von über Israel werden, der Herrscher über Israel werden soll, dessen Hervorgehen von Anfang, von den Tagen der Ewigkeit her gewesen ist. Смотри, уже записано, это невидимая часть истории. Schau her, es ist schon aufgeschrieben, dieser unsichtbare Teil der Geschichte. Messia должен родиться в Вифлееме. Der Messia sollte in Bethlehem geboren werden. 700 лет до рождения. 700 Jahre vor seiner Geburt. И когда волхвы пришли в Иерусалим и спросили, где родившийся царь иудейский? Und als die Weisen nach Jerusalem kamen und sagten, wo ist der geborene Israel-König? Священники не знали ничего про рождение Мессии. Die Priester wussten gar nichts über die Geburt von Messias. Но они легко могли сказать, где он должен родиться. Aber die konnten leicht sagen, wo er geboren werden sollte. И интересно, что волхвы без Библии пропали бы вообще. Und es ist interessant, dass die Weisen ohne Bibel verloren wären. Ja, они знали, что родился царь. Sie wussten, dass der König geboren wurde. Они увидели звезду. Sie haben den Stern gesehen. Они ее изучали. Sie haben diesen Stern geforscht, studiert. Я не знаю, как можно увидеть в звезде такие вещи. Ich weiß nicht, wie man in einem Stern solche Dinge sehen kann. Я себе купил телескоп недавно. Ich habe mir vor kurzem ein Teleskop gekauft. И уже рассматривал звезды. Und habe schon die Sterne beobachtet. Знаешь, что у этих волхвов даже телескопа не было? Weißt du, diese Weisen hatten nicht einmal ein Teleskop. Но они знали то, что я не знаю вообще. Aber die wussten das, was ich überhaupt nicht weiß. Wahnsinn, как они там Wahnsinn. Что-то увидели, не знаю. Ich habe keine Ahnung, wie sie dort etwas sehen konnten. Надо, наверное, мне еще позаниматься с телескопом. Wahrscheinlich muss ich mich noch mit dem Teleskop ein bisschen beschäftigen. Короче, волхвы знали о нем. Also kurz gesagt, die Weisen wussten über ihn. Они знали примерно, куда идти. Sie wussten ungefähr, wo sie hingehen sollten. Но они пришли в Иерусалим. Aber sie kamen nach Jerusalem. Не в Вифлеем. Nicht nach Bethlehem. Ну, логично, они пошли в столицу. Logisch, die sind in eine Hauptstadt gegangen. Говорят, где ваш царь? Und haben gefragt, wo ist euer König? Священники говорят, какой царь? Und die Priester, welcher König? Вы откуда с луны свалились? Seid ihr vom Mond gefallen? Да нет, с востока пришли. Nein, wir sind vom Osten gekommen. Так нам сказало небо, там кто-то родился у вас. So hat uns der Himmel mitgeteilt, dass bei euch jemand geboren wurde. Знаешь, они пришли прямо в пасть к дракону. Weißt du, sie sind genau in die Klauen von einem Drachen gekommen. Ирод. Von dem Herodes. Он был готов сожрать Иисуса. Er war bereit, Jesus zu fressen. И вместе с ним волхвов тоже. Und auch die Weisen mit dazu. Написано, что если бы ангел не показал путь, дорогу назад правильную. Es steht geschrieben, wenn der Engel den Weisen den Rückweg nicht gezeigt hätte, то волхвы бы попались бы. Dann wären die Weisen draufgefallen. Это был заговор. Das war eine Verschwörung. Заговор против младенца. Das war eine Verschwörung gegen das Kind. Волхвы были невинные люди. Denn die Weisen waren ja unschuldige Menschen. Ангел пришел и сказал: «Ребята, не возвращайтесь в Иерусалим». Und der Engel ist gekommen, hat gesagt: «Hey Jungs, kehrt nicht zurück nach Jerusalem». Ты помнишь историю? Я не буду рассказывать. Если не помнишь, читай сегодня вечером. Du kannst dich bestimmt an die Geschichte erinnern, wenn du es noch nicht kennst, dann kannst du es heute Abend nachlesen. Но интересно, что если бы не Библия, то волхвы бы пропали. Aber interessant, wenn nicht die Bibel, wären die Weisen umgekommen. Они бы никогда не увидели бы Иисуса. Sie hätten niemals Jesus sehen können. Если бы не ангел, они бы вообще погибли. Wenn nicht der Engel, dann wären sie umgekommen. Знаешь, сегодня есть люди с разными духовными практиками. Weißt du, es gibt heute Menschen mit verschiedenen geistlichen Praktikas. Может быть, ты меня слышишь здесь, и у тебя есть тоже какие-то практики. Wenn du mich heute hörst, dann hast du vielleicht auch irgendwelche Praktika, geistliche. Они не связаны с Иисусом из Библии. Sie haben mit Jesus und mit Bibel überhaupt nichts gemeinsam. И люди получают определенные откровения. Und die Menschen bekommen bestimmte Offenbarungen. И они даже имеют кое-какую ценность. Und sie haben auch eine bestimmten Wert. Да, но без Библии все эти откровения кончат очень плохо. Aber ohne die Bibel werden diese Offenbarungen zu einem Unglück führen. Потому что это единственное Божье откровение. Denn das ist nur die einzige Gottesoffenbarung. По которому мы мерим все остальное. Nachdem wir alles messen. Кто-то скажет. Kann jemand Amen sagen? Amen. Amen. С другой стороны, священники, они были такие бестолковые. Andererseits waren die Priester so dumm. Что они хотя держали в руках своих ключ к царствию Божьему. Obwohl sie in ihren Händen den Schlüssel zu dem Reich gehalten haben. Они сами не зашли и другим не давали заходить. Sie sind selber nicht reingegangen und haben auch andere nicht reingelassen. Они только знали, Мессия должен родиться в Вифлееме. Sie haben nur eins gewusst, der Messias wird in Bethlehem geboren. Но они даже не попытались узнать о нем ничего. Aber sie haben sich nicht einmal die Mühe gegeben, etwas über ihn zu erfahren. Я думаю, как вы думали? Ich habe mir so gedacht, wie habt ihr euch überhaupt gedacht? Was habt ihr gedacht? Люди с другой стороны пришли и рассказали, что у вас родился здесь Мессия. Da sind die Weisen absolut aus einem anderen Land sind gekommen, haben euch erzählt, dass der Messias geboren wurde. Вы им сказали адрес, а сами не пошли. Ihr habt ihnen die Adresse gegeben, aber selber seid ihr nicht hingegangen. Кошмар. Wahnsinn. Wahnsinn. Мессия должен родиться в Вифлееме, да? Der Messias sollte in Bethlehem geboren, ja. Они до сих пор не знают, что он родился в Вифлееме. Und sie wissen bis heute nicht, dass er in Bethlehem geboren war. И плачут там у стены плача. Und weinen dort an der Klagemauer nach wie vor. Потому что они не попытались с ним познакомиться. Weil sie nicht versucht haben, ihn kennenzulernen. Hey, вот так и сегодня. Genauso verhält sich das auch heutzutage. Куча людей. Eine Menge von Menschen. Итак, Иисус должен был родиться в Вифлееме. Also, Jesus sollte in Bethlehem geboren werden. Но святое семейство жило в Назарете. Aber die heilige Familie wohnte in Nazaret. И Бог знал, что Иосиф никогда не пойдет в этот Вифлеем. Und Gott wusste, dass Josef nie nach Bethlehem gehen würde. Добровольно он туда не пойдет. Also freiwillig würde er nicht dorthin gehen. Поэтому он сказал кесарю: «Пиши приказ». Deswegen hat er dem Kaiser gesagt: «Du sollst jetzt einen Befehl erlassen». Ты можешь там подставить свою подпись, но это мой приказ. Du kannst dort deine Unterschrift drunter setzen, aber es ist mein Befehl. Слышишь? Август даже не заметил, что он исполнил волю Божию. Hör zu, der Augustus hat nicht einmal bemerkt, dass er Gott seinen Willen erfüllt hat oder ausgeführt hat. Он просто сыграл свою роль. Der hat einfach seine Rolle darin gespielt. В том сценарии, который написал великий сценарист. In dem Szenarium, wo der größte Szenariumsteller, Regisseur geschrieben hat. И пока Август упивался своим величием. Und solange der Augustus sich gebadet hat in seiner Macht. Бог усмехался сверху. Lachte Gott von oben. И думал, хорошо работаешь на меня, засранец. Он dachte, du Scheißerchen, du arbeitest gut auf mich. Das hast du gesagt, aber egal. Ja, засранец ist doch Scheißerchen, ну, oder? Насчет засранца я ошибаюсь, окей. Но он сказал точно, ты на меня работаешь. Also er sagte, du arbeitest auf mich. Amen. Вы здесь или нет? Seid ihr hier oder nicht? Amen. Этот август работал на Бога. Also dieser Augustus arbeitete für Gott. Ты знаешь, мы будем в ужасе, когда мы придем однажды на небеса. Weißt du, wir werden erstaunt sein oder erschrocken sein, wenn wir in den Himmel kommen. Надеюсь, ты придешь в небеса. Ich hoffe, du kommst in den Himmel. Когда я приду в небеса. Also wenn ich in den Himmel kommen würde. С женой. Mit meiner Ehefrau. Ну и с тобой, и с тобой. Mit dir und mit dir und mit dir. С тобой тоже. Und mit dir auch. Наверное, да? Vielleicht. Попробуй не приди мне в небеса. Versuch einmal dahin nicht zu kommen. Ты тоже хочешь небеса? Тоже? Willst du auch in den Himmel? Ты тоже хочешь? Du auch? Ja, тоже хочешь? Du auch? Точно, подними руку. Хочешь? Also bitte, hebt mal deine Hand. Кто хочет небеса здесь? Wer will in den Himmel hier? Я не понял. Ich verstehe nicht. Кто не поднял руки, можете гулять. Also wer jetzt die Hand nicht gehoben hat, der darf jetzt spazieren зачем gehen. Зачем тогда вы здесь? Amen. Okay. Мы хотим все в небеса. Wir wollen alle in den Himmel. Ну да, ну как же, а как же. Natürlich. Конечно. Так вот, и мы okay. придем в небеса. Also wir kommen in den Himmel. И я думаю, что мы узнаем там правду такую, что нам просто будет страшно. Und ich denke, wir werden dort so eine Wahrheit erfahren, dass wir uns erschrecken werden. О короне. Über die Corona. О госпоже Меркель. Über die Frau Merkel. Ja, ja, klar. Ja, ja. О госпоже Байдене, господине. über den Präsidenten Байден. Тоже узнаем кое-что. Werden wir auch etwas erfahren. И может быть, мы узнаем, что кого мы ненавидели. Und vielleicht werden wir auch erfahren, diejenigen, die wir gehasst haben, на самом деле, tatsächlich, исполняли волю Божию в нашей жизни, haben den Willen Gottes in unserem Leben erfüllt. За ними стоял Бог. Hinter ihnen stand Gott. Wow. Wow. Представляешь? Stell dir vor. О Бог, он хочет нас учить чему-то важному. Gott möchte uns etwas Wichtiges beibringen. И использует каких-то людей непонятных, неприятных, ужасных. Und gebraucht irgendwelche unverständlichen, schrecklichen Menschen in deinem Leben. Да. Ja. И потом он говорит: «И помни весь путь, которым я вел тебя». Und dann sagt er: «Gedenke an den ganzen Weg, wo ich dich geführt habe». Чтобы смирить тебя. Um dich zu Demo zu bringen. Zu Demo zu bringen. Оказывается, у Бога есть такая вот мечта. Anscheinend hat Gott so einen Wunsch oder einen Traum. Чтобы мы были смиренны. Damit wir demütig sind. И он говорит, чтобы испытать сердце твое. Und er sagt, damit ich dein Herz prüfen kann. И узнать, что в нем. Und zu erfahren, was darin vorgeht. Будешь ли исполнять заповеди его или нет? Wirst du denn seine Gebote erfüllen oder nicht? И на этом пути к Богу нам, оказывается, нужны люди такие. Und auf diesem Weg zu Gott, so wie es aussieht, brauchen wir solche Menschen. Такие засранцы. Solche, да, нехорошие. Solche, keine guten Leute. Редиски такие. Solche, да. Редиски. Итак, кесарь Август. Also der Kaiser Augustus. Он был нужен. Der war notwendig. В этой истории. Der war notwendig in dieser Geschichte. И вот эта вся великая акция кесаря. Und all diese große Aktion von dem Kaiser Augustus. Переписать всех живущих на земле. Alle Menschen erfassen, die auf der Erde wohnen. Она нужна была только для того. Die ist nur dafür gewesen. Чтобы переместить Иисуса в чреве Марии из точки А в точку Б. Um Jesus in den Mutterleib von Maria von Punkt A in den Punkt B zu bringen. Und das war's. Ради этого вся эта история была. Deswegen ist die ganze Geschichte passiert. Mit dieser ganzen Erfassung. Все остальные персонажи в этой истории это просто декорации. Alle anderen Leute waren bloß Dekoration. Включая кесаря. Inklusive den Kaiser. Почему? Потому что Wieso? Библия. Потому что Библия есть Слово Божие. Denn die Bibel ist das Wort Gottes. Если сказано, что он родится в Вифлееме, wenn es geschrieben steht, dass in Bethlehem geboren wird, то он родится в Вифлееме. Dann wird er auch in Bethlehem geboren. А не 5 километров от Вифлеема. Und nicht 5 Kilometer weit weg davon. Amen. Потому что Слово Божие, denn das Wort Gottes, Оно не пройдет. Das wird niemals vergehen. Небо и земля пройдет, но слова мои, говорит Иисус, не пройдут. Der Himmel und die Erde werden vergehen, aber Jesus sagt, meine Worte werden niemals vergehen. Смотри, как Бог высоко ценит свое слово. Schau her, wie Gott sein Wort so hoch schätzt. Он даже говорит, я заставлю всю землю переписать. Er sagt, ich werde sogar die ganze Erde zwingen, die Menschen zu erfassen. Да, пусть этот август все это устраивает. Ja, dieser August soll das alles organisieren. Чтобы мое слово исполнилось. Damit mein Wort erfüllt wird. Halleluja. Halleluja. Но Иосиф об этом не догадывался. Aber Josef kam nicht darauf. И, возможно, он слегка возмущался. Und womöglich war auch ein bisschen empört. Даже, может, на Бога возмущался. Und vielleicht war auch auf Gott aufgeregt. Но я склонен думать, что он был настоящий верующий. Aber ich neige dazu zu sagen, er war ein echter Gläubiger. И он говорил, все под контролем у Бога. Und sagte, alles ist unter Kontrolle Gottes. Мне кажется, Иосиф хорошо чувствовал бы себя в нашей церкви. Ich denke, Josef hätte gut in unserer Gemeinde sich gefühlt. Подходит. Er passt zu mir. Amen. Amen. Библия говорит о том, что всегда существовали разного рода заговоры. Die Bibel sagt, dass zu jeder Zeit bestimmte Arten von Verschwörungen existierten. Сегодня в YouTube есть разные товарищи, они распространяют эти теории всемирных заговоров. Heute auf YouTube gibt es verschiedene Leute, die solche Verschwörungstheorien verbreiten. В сетях разные. In verschiedenen Social Medias. Я вовсе не отрицаю их возможность. Und ich lehne ihre Theorien nicht ganz ab. Потому что Библия говорит о том, что. Denn die Bibel spricht davon. Будут разные заговоры. Es werden verschiedene Verschwörungstheorien geben. Ты можешь открыть Псалом 2. Du kannst Psalm 2 aufmachen. Там с первого стиха. Da geht es ab dem Vers 1. David издевается над этими заговорами. Lacht der David diese Verschwörungstheorien aus. Он говорит, зачем метутся эти народы, племена замышляют тщетное, восстают цари земные. Sagt, warum toben die Heiden und ersinnen die Völker Nichtiges? Die Könige der Erde lehnen sich auf. Und die Fürsten verabreden sich gegen den Herrn. Говорят, свергнем мы его там. Und gegen den Gesalbten. Und lass uns ihre Bande zerreißen und ihre Fesseln von uns werfen. Но Господь на небесах посмеется. Aber im Himmel thront, der im Himmel thront, lacht. Der Herr spottet über sie. Посмеется. Er spottet über sie. Amen. Amen. То есть смотри. Also schau her. Заговоры есть, были и будут. Es gibt Verschwörungen, die gab es und die wird es auch geben. Нам от них не страшно. Aber wir haben keine Angst davor. Нам от них весело. Wir lachen eher über sie. Мы говорим именно в таком тоне обо всех этих заговорах, как Genau David. In diesem Ton reden wir über solche Verschwörungstheorien. В ироничном тоне. In einem ironischen Tonfall. Мои драгоценные, я открою вам страшный секрет. Meine Lieben, ich offenbare euch ein schreckliches Geheimnis. И, пожалуйста, не говори никому дальше. Aber bitte sag es niemand weiter. Самый крупный заговор. Die größte Verschwörung. В этом мире. In dieser Welt. Это не Билл Гейтс. Das ist nicht der Bill Gates. Это не Рокфеллер. Das ist nicht der Rockefeller. И же с ними. Не скажу. Er sagt mir das nicht. Самый великий заговор. Die größte Verschwörung. Это Бог Отец. Das ist Gott Vater. Бог Сын. Das ist Gott Sohn. И Дух Святой. Und der Heilige Geist. Они сделали заговор. Die haben eine Verschwörung gemacht. Спасать людей. Die Menschen zu retten. И никто им не помешает. Und keiner wird ihnen helfen. Amen, amen, amen. Поэтому я, в отличие от некоторых проповедников, не раскрываю никакие заговоры здесь. Deswegen gegenüber der anderen Prediger erzähle ich oder offenbare ich hier keine Verschwörungstheorien dort. Я просто читаю второй псалом и веселюсь. Ich lese einfach den Psalm 2. И веселюсь. Und lache. Если в этих заговорах есть какой-то смысл, то auch только wenn, один. Auch wenn in diesen Verschwörungen auch einen Sinn geben würde только oder ist, один смысл gibt есть. Es nur einen Sinn. Рассмешить нашего Господа. Unseren Herrn zum Lachen zu bringen. Господу надо тоже иногда веселиться. Der Herr möchte auch manchmal lachen. Не только плакать, когда смотрит на тебя. Nicht nur weinen, wenn er auf dich schaut. Я шучу. Ich mache nur Spaß. Okay, но здесь так okay. и написано. Aber hier steht genauso Живущий geschrieben. Живущий на небесах посмеется. Dass der im Himmel wohnt oder thront, wird lachen. Там даже такое слово русское нехорошее, поругается написано. Steht auch geschrieben, spottet sogar über sie. Да, он поругается. Но не в том смысле, что он там их ругает. Es geht nicht darum, dass sie schimpft von oben herab. А что он так говорит? Отец Иисусу говорит, ты видел это? Es schaut so aus, als ob wenn der Vater zum Sohn sagt, du hast du gehört? Ты слышал это? Hast du das gesehen? Hast du das gehört? Man kann nur bloß verrückt werden, wenn man sie anschaut. Это как говорят, если хочешь рассмешить Бога, то сообщи ему свои планы. Wie man so sagt, wenn du Gott zum Lachen bringen möchtest, dann erzähle ihm über deine Pläne. Так что, если политики хотят рассмешить Бога, им надо сделать заговор. Deswegen, wenn die Politiker Gott zum Lachen bringen wollen, dann müssen sie nur eine Verschwörung anzetteln. Там в Брюсселе подписать какой-нибудь приговор о Weihnachten и прочее. Dort in Brüssel irgendein Befehl über Weihnachten beschließen. Да, да. Больше эти заговоры ни на что не годятся, кроме как рассмешить Иисуса. Diese Verschwörungen sind nur dafür gedacht, um Gott zu lachen zu bringen. Amen. И когда Amen. Собираются вот такие жучки вместе, und wenn solche Käfer zusammen и начинают пищать в небо начинают, und fangen an zu quietschen, пищать, zu quietschen in den Himmel, да. Мы свергнем Рождество! Еще раз. Мы свергнем Рождество! Also, wir werden Weihnachten abschaffen. Бог, мы тебя уберем! Gott, wir werden dich töten. Бог такой, ха-ха-ха! Повторите, пожалуйста. Lacht Gott von oben und sagt, wiederholt es nochmal. Весело, однако. Es ist richtig lustig. Вы меня рассмешили, ребята. Ich habe mich wirklich zum Lachen gebracht. Ну, хватит, ладно, так вот. Aber jetzt ist genug. Их нет. Один от инфаркта умер, другой от чего-то еще. Und der schießt in sie und die sind alle tot. Amen. Вообще у нас Бог, он Бог веселья и радости. Und überhaupt unser Gott ist eigentlich Gott der Freude und der fröhlichen Besinnung. И ангелы, они очень веселые существа. Und die Engel sind wirklich sehr fröhliche Kreaturen. Когда ты его видишь, тебе весело не будет. Aber wenn du ihn plötzlich sehen wirst, dann wird es dir nicht mehr lustig sein. Да, но вообще-то они очень веселые. Aber eigentlich sind sie fröhliche Wesen. Если ты увидишь, тебе просто вот одна секунда хватит, чтобы тебе умереть. Aber wenn du ihn plötzlich sehen wirst, dann reicht es dir bloß eine Minute oder eine Sekunde, um tot zu werden. Я говорю, потому что я видел одного. Ich sag nur, weil ich weiß, wovon ich вот rede. Вот так, двумя. Weil ich ihn so gesehen habe, mit глазами. Meinen zwei Augen. Как тебя вижу, так его so видел. Wie ich dich sehe, so habe ich ihn gesehen. Если бы он просто только рот свой открыл, wenn er nur seinen Mund aufgemacht hätte, я бы умер на месте. Wäre ich auf der Stelle tot gewesen. Но Бог меня помиловал. Aber Gott war gnädig zu mir. И он закрыл ему рот. Und er hat ihm den Mund zugemacht. Поэтому я жив здесь еще стою. Deswegen lebe ich noch und stehe vor euch. Но это не lustig вообще-то, честно Aber говоря. Eigentlich ist es gar nicht lustig, ich sag's euch. Но ангелы, они веселые. Aber die Engel sind fröhliche они Wesen. Они умеют танцевать. Sie können tanzen. Ты еще не видел такую дискотеку, которая там на небесах проходила. Du hast noch nie so die Diskothek gesehen, wie so im Amen. Die im Himmel eigentlich stattfindet. Wow. Wow. И мы учимся здесь. Просто вот когда ты стоишь здесь на прославлении, мы учимся этой атмосфере. Und wir lernen diese Atmosphäre zu schaffen, wenn wir im Lobpreis stehen. Да, поэтому так здорово быть в доме Божьем. Deswegen ist es so toll, im Haus Gottes zu sein. Ты счастливчик, что ты вообще здесь сидишь. Amen. Du bist ein Glücksbild, dass du überhaupt hier sitzt. Ты счастливчик, что ты в обществе верующих людей. Du bist ein Glücksbild, weil du in der Gesellschaft von gläubigen Menschen bist. Недавно ученые провели исследование, выяснили. Vor kurzem haben die Wissenschaftler eine Erforschung durchgeführt und haben herausgefunden, они выяснили, что у верующих в среднем IQ гораздо выше, чем у неверующих людей. Dass bei den gläubigen Menschen im Durchschnitt der IQ höher ist als bei Nichtgläubigen. IQ называется это. Ну ладно. IQ? IQ. IQ? Okay. Неважно. У нас хороший IQ. Wir haben einen guten IQ. Тебе крупно IQ. Повезло, что ты в доме Божьем. Also du hast ein Riesenglück, dass du im Haus Gottes bist. Где не проповедуют панику. Wo keine Panik gepredigt wird. Где не проповедуют страхи. Wo nicht über Ängste geredet wird. Антихриста с его чипами. Über Antichrist mit seinen Chips. Но мы сегодня проповедуем радость. Amen. Sondern wir predigen heute über die Freude. Я думаю, что люди там на улице, они нуждаются в этом позитиве радости. Ich denke, die Menschen dort draußen auf der Straße, sie brauchen diese positive Freude. Они нуждаются в этой радости. Sie brauchen diese Freude. Они нуждаются в духе веры. Sie brauchen den Geist des Glaubens. Amen. Amen, amen, amen. Amen. И для кого-то этот год это был просто сплошной кошмар. Und für jemanden war dieses Jahr einfach nur reine Katastrophe. А для тебя это был год хороших уроков. Und für dich war das ein Jahr von guten Lehren. Для меня он был годом хороших уроков. Für mich war das ein Jahr der guten Lehren. Если бы ты не был в церкви, ты бы даже не знал, что есть уроки какие-то. Wenn du nicht in der Gemeinde wärst, würdest du davon gar nicht erfahren, dass es gute Lehren gab. Ты бы просто ныл и ходил депрессивный, как весь этот мир. Du hättest nur einfach gejammert und wärst depressiv wie die ganze übrige Welt. Так что ты везунчик, что ты в церкви. Deswegen bist du ein Glückspilz, dass du in der Gemeinde bist. Ты здесь на канале хороших новостей. Du bist hier auf einem guten TV-Sender, was nur gute Nachrichten predigt. И одно наше название чего стоит вообще? Und alleine der Name, was es überhaupt wert ist. Она прогоняет сразу депрессию сразу. Das verjagt sofort die ganze depressive Stimmung. Alpha und Omega. Ты понимаешь, он есть начало и конец. Du begreifst, er ist der Anfang und das Ende. И все, что посередине тоже. Und alles, was in der Mitte ist, auch. И у него все под контролем. Und bei ihm ist alles unter Kontrolle. И при любой ситуации ты можешь сказать, у моего папы все под контролем. Und in jeder Situation kannst du sagen, bei meinem Papa ist alles unter Kontrolle. Kannst du das sagen? Ты можешь das сказать? Закричи Амен. Sag mit mir Amen laut. Аллилуйя! Аллилуйя! Но Иосиф, он еще не знал об этом. Aber Josef wusste noch nichts davon. Он мог только предугадывать эту ситуацию. Er konnte diese Situation nur so vorahnen. Если бы он был духоманом, он бы мог бы расценить это как заговор против младенца. Wenn er so ein übergeistlicher wäre, dann würde er das als eine Verschwörung gegen das Kind deuten. Да, вот этот приказ кесаря. Also dieses Befehl von dem Kaiser. Он хочет убить младенца в чреве мамы. Er möchte den Säugling in dem Mutterleib der Mutter töten. Потому что это путешествие опасно. Weil diese Reise sehr gefährlich war. Без акушерки. Ohne eine Hebamme. Представляешь? Stell dir vor. Она родила сама. Sie hat selbst das Kind zur Welt gebracht. Не было никакой помощницы рядом. Es gab keine Helferin nebendran. Написано, что она сама спеленала его. Es steht geschrieben, sie hat selbst das Kind gewickelt. Na, я думаю, даже Иосиф убежал куда-то. Ich denke sogar, dass der Josef abgehauen ist irgendwohin. Непонятно, где он был в это время. Es ist unklar, wo er zu dieser Zeit war. Но она сама. Aber sie selber hat es gemacht. И вот это была крайне опасная история. Und das war äußerst gefährliche Geschichte. Холодно, между прочим, в Израиле в это время. Und übrigens, zu dieser Zeit ist sehr kalt in Israel. Я был там. Ich war dort. Как раз под Рождество. Genau zur Weihnachtszeit. Деревня так себе, я скажу вам. Das Dorf schaut nicht so unbedingt prickelnd aus. Bethlehem до сих пор деревня. Bethlehem ist nach wie vor ein Dorf. Дыра. Ein Loch. Naja. Не было акушерки. Es gab keine Hebamme. Не было белых простыней. Es gab keine weißen Decken. Она положила его в ясли. Aber sie hatten eine Krippe gelegt. Да. Лука объясняет это так по-человечески. Lukas erzählt das richtig menschlich. Говорит, положила его в ясли, потому что не было места в гостинице. Er sagt, sie hatten in eine Krippe gelegt, weil es kein Platz im Gasthaus war. Tja. Земля не оказала Иисусу теплый прием. Die Erde hat keinen warmen Empfang Jesus gezeigt. Его первое ощущение это было грубое дерево яслей. Sein erstes, das, was er gespürt hat, war das grobe Holz von der Krippe. Nix da, Kisschen, nein. Nichts, irgendein Kisschen oder irgendwas Weiches. Никаких подушечек. Keine Kissen. Откуда? Woher denn auch? Травка была, наверное, может быть. Vielleicht war dort Stroh gelegen. Чуть-чуть хворост. Oder да. Gras. А его последнее ощущение... Und sein letztes, das letzte, was er gespürt hat, auf dieser Erde, das war auch das grobe Holz vom Kreuz. Начало, der Beginn, жизни, конец жизни. Der Beginn des Lebens und das Ende des Lebens. Небо пришло на землю, der Himmel ist auf die Erde gekommen, но земля его не встретила тепло. Aber die Erde hat ihn nicht warm empfangen. Ну, знаешь, Иисусу пришлось родиться в хлеву не потому, что не было места в гостинице. Weißt du, Jesus ist in diese Krippe zur Welt gekommen, nicht weil es keinen Platz gab in dem Herberge oder im Gasthaus. Nein. Nee. Nein. Это был тоже один шах, ход в шахматах Божьих. Das war auch ein Zug wie auf einem Schachbrett. Это была мудрость Бога. Das war die Weisheit Gottes. Так как родился Иисус, so wie Jesus zur Welt kam, до этого там рождались ягнята. Davor sind dort Lämmchen zur Welt gekommen. Ягнята. Lämmchen. И вот он символ. und er ist das Symbol этого агнца. Он агнец написан. Von diesem Lamm. Es steht auch geschrieben, dass er ein Lamm ist. И поэтому он даже в этой в точности, в деталях. Deswegen auch in dieser Genauigkeit, in diesen Details. Даже его место рождения, оно говорило, это мой агнец. Sogar der Ort der Geburt war, hat davon gesprochen, das ist mein Lamm. Бог говорит, это мой агнец. Gott sagt, es ist mein Lamm. Закланный. Der geschlachtet ist. Еще прежде создания мира. Noch bevor die Welt geschaffen worden ist. Это Wahnsinn. Я даже не собираюсь сейчас об этом проповедовать. Das ist Wahnsinn, aber ich werde auch nicht anfangen, darüber zu predigen. Это немножко другая тема. Das ist etwas anderes Thema. Но я уверен, что это был ход Божий. Aber ich bin mir sicher, das war der Zug Gottes. Потому что Богу легко было сделать так, чтобы Иисус родился во дворце. Denn Gott war es leicht zu organisieren, dass Jesus in einem Schloss zur Welt geboren wäre. Einem Palast. Oder in einem Palast. Богу легко это делать для своих детей. Gott fällt das leicht, das für seine Kinder zu machen. Я один раз снимал номер в отеле. Ich habe mal ein Zimmer gebucht in einem Hotel. Обычный номер. Es war ein gewöhnliches Zimmer. Да, я зашел в этот маленький серый номер. Und ich bin in diesen kleinen tristen Raum reingegangen. И мне так, я так устал в то время. Ich war damals so müde. Я думаю, не, я в этой дыре не буду ночевать. Nein, ich werde in diesem Loch nicht schlafen. Я вышел, говорю на ресепшене, у вас есть получше номер? Und ich bin raus an der Rezeption und sagte, habt ihr ein besseres Zimmer? И он мне сразу, прям недолго думая, говорит, вот у нас есть тут один номер. Und er hat ohne lange nachzudenken gesagt, ja, wir haben hier ein Zimmer. Это президентский номер, правда. Das ist eine Präsidentensuite, aber. Но я вам даю. Aber ich gebe es Ihnen. Без доплаты. Ohne Zuzahlung. Ja, молодец какой. Und ich denke, ja, cool. Я тебе все равно ein guter Mann. Ich werde dir trotzdem etwas dazu zahlen. И в этом отеле несколько раз отдыхали мои друзья. Они когда услышали, что есть. Denn in diesem Hotel haben öfters meine Freunde übernachtet und als sie gehört haben. Я им рассказал, говорю, слушай, меня там поместили в хороший номер. Und als ich ihnen diese Geschichte erzählt habe, dass ich in diesem guten Zimmer übernachtet habe. Они говорят, ты знаешь, ни разу мне не предлагали на ресепшене этот номер. Und die haben zu mir gesagt, weißt du, uns wurde noch nie angeboten ein besseres Zimmer in diesem Hotel. Мы даже не знали, что там есть президентский номер. Wir wussten gar nicht, dass es dort eine Präsidentensuite gibt. Бог легко благословляет своих детей. Gott segnet leicht seine Kinder. Вообще не проблема поместить было Иисуса во дворец. Es war überhaupt kein Problem für Gott, Jesus in einen Palast zu bringen. Другой раз я должен был лететь на самолете. Ein anderes Mal musste ich in einem Flugzeug fliegen. Я сидел в эконом-классе. Ich saß in der Holzklasse. Я так устал. Und ich war so müde. Перелет был очень долгий, 6 часов. Denn die Flugzeit war sehr lange, 6 Stunden. Я посмотрел слева, справа, соседи. Ich habe links und rechts geschaut, es waren keine Nachbarn. Я говорю, Господи, я здесь не выживу, если я тут еще 6 часов посижу. Und dann sagte Herr, ich werde hier nicht überleben, wenn ich noch 6 Stunden lang hier sitzen würde. Знаешь, меня перевели в бизнес-класс. Weißt du, man hat mich in Business-Klasse gebracht. И ничего не попросили. Und haben nichts dafür von mir verlangt. 1000 евро минимум надо платить за бизнес. Man sollte normalerweise zur damaligen Zeit über 1000 Euro zahlen dafür. Dazu noch. Zusätzlich. Я сидел в бизнес-классе. Ich saß im Business-Class, Klasse, растянув свои ноги, habe meine Beine ausgestreckt и радовался с Господом. Und freute mich mit dem Herrn. Господь, он легко благословляет своих детей. Der Herr segnet leicht seine Kinder. Ему было легко устроить. Это самое маленькое, что он мог бы сделать, Иисуса поместить во дворец. Das wäre leicht gefallen. Das war für ihn das Wenigste, Jesus einfach in einen Palast zur Welt kommen lassen. Но во всем этом была мудрость Божия. Aber in all dem war die Weisheit Gottes. То, что он родился в хлеву. Dass er in diesem Stall geboren wurde. То, что этот кесарь Август выпустил. Dass dieser Kaiser Augustus dieses Befehl rausgebracht hatte. Und all das dafür, dass die Schrift sich erfüllte. Also, wenn ich auf der Stelle von Gott wäre, dann würde ich Jesus sofort in den Palast schicken. Und hätte eine Erweckung von oben organisiert. Да, как христиане некоторые говорят. Wieso manche Christen reden davon? Aber Jesus hatte keinen Anspruch überhaupt auf solche Paläste gehabt. Он шел к рыбакам, грешникам. Er ging zu den Fischern, zu den Menschen, die Sünder waren. И когда он первый раз попал во дворец, und als er das erste Mal im Palast war, когда он попал во дворец, als er das erste Mal im Palast war, gekommen ist, он был связанный и избитый. Er war gefesselt und war geschlagen davor. Да, и этот Ирод, но это уже другой, второй Ирод. Und dieser Herodes, das war schon der zweite Herodes. Он предложил ему продемонстрировать какое-то чудо. Er hat ihm angeboten, irgendein Wunder zu demonstrieren. Иисус не воспользовался этим шансом на освобождение. Jesus hat diese Chance nicht gebraucht oder nicht in Anspruch genommen. Он просто молчал. Er hat einfach nur geschwiegen. Хотя он легко мог бы освободиться от этой участи на кресте. Obwohl er sich leicht von diesem Anteil am Kreuz sich lösen konnte. Абсолютно вот легко. Es wäre absolut ihm leicht gefallen. Но он молчал. Aber er schwieg. Чтобы исполнилось Писание. Damit die Schrift sich erfüllte. И в Библии так часто это выражение есть. Und in der Bibel gibt es so oft diese Aussage. Да сбудется Писание. Die Schrift soll sich erfüllen. Чтобы не нарушилось Писание. Damit die Schrift nicht gebrochen wird. Иисус сказал: Я пришел на землю исполнить закон, а не нарушить. Jesus hat gesagt: Ich bin auf die Erde gekommen, um das Gesetz zu erfüllen und nicht zu brechen. И, друзья мои, наша жизнь. Und unsere Freunde, unser Leben, наша церковь, unsere Gemeinde, наше служение, unsere Dienste, это всего лишь маленький фрагмент, das ist nur ein kleiner Fragment Божьей истории, von Gott seine Geschichte, на этой земле, auf dieser Erde. Есть эта история. Es gibt diese Geschichte. Для тебя. Für dich. Для тебя. Für dich. Для тебя. Und für dich. У Бога есть план. Gott hat einen Plan. И в нашей жизни наша задача. Und in unserem Leben ist unsere Aufgabe, узнать, zu erfahren, в чем состоит воля Божия, worin besteht der Wille Gottes. И не нарушить ее, und sie nicht zu brechen, исполнить ее, sondern sie zu erfüllen. Знаете, сколько христиан, они нарушили эту Божью волю в своей жизни? Weißt du, wie viele Christen diesen Willen Gottes in ihrem Leben zerstört haben? И это мозаика, которую, gebrochen Бог, haben. Которую Бог нарисовал. Мозаика. Und das ist diese Mosaik, was Gott zusammengestellt hat. Твоя часть это пазл, маленький пазл. Und dein Teil ist da drin, dieses kleine Stückchen. И когда человек не попадает в этот пазл, und wenn der Mensch dieses Stück nicht als dieses Stück da reinkommt, Богу приходится терять время искать другого, который встанет в этот пазл. Gott ist dazu gezwungen, seine Zeit zu verlieren und so diesen neuen Puzzleteil zu finden und dort reinzustecken. Да, друзья, зачем нам усложнять Богу работу? Wieso, meine Freunde, sollen wir Gott seine Arbeit noch erschweren? Давайте лучше скажем, Бог. Lass uns einfach besser Я sagen, здесь, на этой земле, Gott, ich bin hier auf dieser Erde, чтобы исполнить твою волю, um deinen Willen zu erfüllen, чтобы частью твоей мозаики, um ein Teil von deinem Mosaik zu sein, а не нарушителем твоих планов, und nicht der Brecher von deinen Plänen. Давайте мы все встанем. Lass uns alle aufstehen. Подними свои руки к Господу. Strecke mal deine Hände zum Herrn. Подними свои руки к Папе. Strecke deine Hände zum Herrn. Zum Papa. Спасибо, отец. Danke, Papa. Спасибо. Danke, Vater. Скажи спасибо. Sag mit mir danke. Спасибо. Danke. Спасибо. Danke. За Иисуса. Danke für Jesus. Спасибо. Danke. За твои планы. Für deine Pläne. Твою волю. Für deinen Willen. Для меня. Für mich. Für mich. Для меня. Für mich. Господь, твоя воля. Herr, dein Wille. Она хорошая. Die ist gut. Я благодарю тебя. Und ich danke dir. За твои мысли обо мне. Für deine Gedanken über mich. Ты хочешь общаться со мной. Du willst mit mir Gemeinschaft haben. Как мы видели это в театре. So wie wir in diesem Theaterstück gesehen ты haben. Ты хочешь иметь общение. Du willst diese Gemeinschaft und Я Gespräche благодарю haben. Тебя. Und ich danke dir за эту честь, für diese Ehre, быть частью твоих планов, ein Teil von deinen Plänen zu кто sein. Кто такой я? Wer bin ich? Чтобы быть частью твоих планов, um ein Teil von deinen Plänen zu sein. Спасибо тебе, Бог. Danke dir, Gott, что ты поднял мою жизнь, dass du mein Leben aufgebaut hast, и записал кое-что для меня, und dass du etwas für mich aufgeschrieben hast, в небесах, im Himmel. И дай мне мудрости, Господь. Und gib mir Weisheit, Herr. Узнав эту волю. Indem ich, wo ich diesen Willen erfahre. Исполнить ее. Diese auch zu erfüllen. На этой земле. Auf dieser Erde. Спасибо, Дух Святой. Danke dir, Heiliger Geist. Что ты это делаешь. Dass du es vollbringst. Спасибо за семью твою. Danke dir für deine Familie. За церковь. Für die Gemeinde. Где есть истина. wo die Wahrheit где herrscht. Дух твой святой. Und dein Heiliger Geist. И есть радость. Und es gibt Freude. Духе святом. Im Heiligen Geist. Мы поклоняемся тебе, Господь. Wir bitten мы славим dich an, тебя, Vater. Мы превозносим тебя. Wir ehren dich und wir erheben dich. Рафараганда, миолого ситале, брейша керебаролохондо. Спасибо, спасибо, спасибо. Danke мы dir. Любим тебя, Danke dir. Wir lieben dich. Драгоценный Иисус. Unser lieber Jesus. Danke, Jesus. Danke, danke, Jesus. Heiliger Geist. Danke, danke, dir, Heiliger Geist. Друзья, мы участники. Meine Freunde, wir sind Teilnehmer великого, oder Teilhaber. Великого Божьего заговора. Wir sind Teilhaber von einem großen, einer großen Verschwörung Gottes. Amen. Участвуй Amen. В этом. Nimm daran teil. Двигайся в этом. Sei dabei und bewege dich darin. Вместе с церковью. Gemeinsam mit der Gemeinde. Да, потому что когда мы вместе, мы сила. Denn wenn wir gemeinsam sind, sind wir stark. Последняя мысль. Letzter Gedanke. Знаешь, что сегодня очень активно. Weißt du, heutzutage sehr aktiv. Распространяется вот этот образ жизни индивидуализма. Wird diese Art des Individualismus verbreitet. Да, и поэтому нарциссизм везде. Deswegen gibt es so viel Narzissmus. Эгоизм. Эгоизмус. Люди не могут жить вместе. Die Menschen können nicht gemeinsam leben. Не могут создавать семьи. Die sind unfähig, Familien okay. zu gründen. Okay. Здесь есть определенная стратегия. Hier steckt eine bestimmte Strategie dahinter. И дьявольская прежде всего. Und in erster Linie vom Teufel. Да, на это есть политическая воля, но есть es также стратегия Wille, дьявола. Aber auch, es gibt auch Strategie vom Teufel. Потому что в этом мире Denn in dieser Welt есть только две силы, gibt es nur zwei Mächte, способные противостать манипуляции. Die fähig sind, der Manipulation zu widerstehen. Но только две силы. Aber nur zwei Mächte. И это не ты. Das bist nicht du. Один. Alleine. Это всегда семья. Das ist immer die Familie. Фамилия, семья. Immer die Familie. Знаешь, что Штази в ДДР, в ГДР? Weißt du, in DDR bei Stasi? Да, там психологи работали очень неплохо. Dort haben die Psychologen nicht schlecht gearbeitet. И они сказали. Und die haben mal gesagt. Если ребенок родился в семье. Wenn ein Kind in einer Familie geboren ist. До 7 лет. Bis 7 Jahre. Его любили там. Hat man ihn geliebt? До 7 лет. Bis 7 Jahre. Этого человека практически невозможно манипулировать. Ist es praktisch unmöglich, diesen Menschen zu manipulieren? Слышишь? Hörst du? Поэтому сегодня семьи, они под прицелом. Deswegen sind heute, stehen heute die Familien unter Beschuss. Семьи никому сегодня не нужны в Европе. Heute in Europa braucht keine Familien. Зачем? Wozu? Слышишь, мы церковь за семью. Weißt du, wir sind eine Gemeinde Всегда. Für die Familie, immer. Да, мы за браки, мы за семью. Wir sind für die Ehen, wir sind für die Familien. Мы за детей. Wir sind für die Kinder. И вторая сила, как ты догадываешься, Und die zweite Macht, vielleicht которая способна schon, противостать манипуляции, die fähig ist, der Manipulation zu widerstehen, это церковь Христова. Das ist die Gemeinde Jesu. Всегда. Immer. Она была той силой, Sie war die Kraft, которая была угрозой для диктаторов, die eine Gefahr für die Diktatoren war. И поэтому церковь истребляли везде. Deswegen hat man überall die Gemeinden verfolgt. В любой диктатуре. In jeder Diktatur. В Китае. In China. В Советском Союзе. In Sowjetunion. Везде. Überall. Поэтому. Deswegen. Потому что церковь есть сила. Weil die Gemeinde eine Macht hat. Amen. Amen. Сегодня многие люди депрессивные. Heute sind viele Menschen depressiv. Они говорят, манипулируют, бла-бла-бла. Sie sagen, die manipulieren und да, so weiter. Да, и ты будешь жертвой. Ja, du wirst ein Opfer sein. Если ты не будешь wenn, частью. Wenn du nicht ein Teilhaber bist oder ein Teil. Какой-то семьи. Ein Teil der Familie bist. Семьи Божьей. Von der Familie Gottes. Amen. Amen. Спасибо тебе, Господь. Danke dir, Gott. За твой дом, за твой народ. Für dein Haus, für dein за твою церковь. Für deine Gemeinde. Halleluja. Halleluja. Amen.